Fassungslos blickte Aldo auf Alessandra hinunter. Sie lag auf der rechten Seite, seltsam verkrümmt, als sei sie kein Mensch, sondern eine Puppe mit beliebig schwenkbaren Gliedern. Eben noch hatte sie neben ihm gestanden, mit ihm gesprochen. Wenige Minuten war es erst her, da hatten sie sich geküsst. Und jetzt? Seine Reflexe gewannen die Oberhand. Obwohl unter Schock handelte er, wie er es x-mal geübt hatte. Er hechtete zur Seite und rollte sich ab, um aus dem Schussfeld desjenigen zu gelangen, der auf Alessandra gefeuert hatte. Er hätte keinen Sekundenbruchteil länger warten dürfen. Eine Kugel jagte durch die Luft und hätte ihn getroffen, hätte er noch am Eingang gestanden. Zwei weitere schnelle Sprünge und er hatte eine Deckung gefunden, einen großen Kübel mit einer Pflanze darin, die aussah wie ein kleiner Nadelbaum. Mehrere von diesen Kübeln waren am Rand der Dachterrasse aufgereiht. Aldo spähte zur Tür und versuchte zu erkennen, was mit Alessandra war. Vergeblich suchte er nach einem Anzeichen dafür, dass sie lebte. Er kämpfte die Tränen, die in ihm aufsteigen wollten, nieder und holte mit der linken Hand das Handy hervor, während seine rechte den Griff der Beretta umklammerte. Er wählte die eingespeicherte Nummer, die ihn mit der Notfallzentrale des Polizeipräsidiums verband. Eine junge Frau meldete sich. »Polizei Rom, Ispettore Fidani.« Aldo nannte seinen Namen, seine Dienstnummer und seinen Standort. »Brauche dringend Verstärkung gegen bewaffnete Täter, Anzahl unbekannt. Eine Kollegin ist schwer verletzt, Notarzt erforderlich. Eine Zivilistin vermutlich in den Händen der Täter. Ich versuche, die Stellung zu halten.« »Verstanden, Vizekommissario. Ich werde alles veranlassen. Ende.« Dann war er wieder allein und ließ das Handy fast achtlos in eine Jackentasche gleiten. Die ganze Zeit über hatte er den Eingangsbereich des Penthouses nicht aus den Augen gelassen. Er wusste nicht, ob es einen Hinterausgang gab, aber selbst wenn die Unbekannten einen solchen benutzten, mussten sie sein Sichtfeld passieren, um zum Fahrstuhl oder zur Treppe zu gelangen. Vielleicht gab es eine Feuerleiter außerhalb seines Sichtfeldes, aber darum konnte er sich jetzt nicht kümmern. Inzwischen waren alle Lampen im Penthouse erloschen. Möglicherweise hockten die Unbekannten hinter den dunklen Fenstern und warteten darauf, dass er seine Deckung verließ. Dann würden sie ihn abknallen wie einen Hasen auf der Wiese. Er hätte ganz ruhig warten können, bis die Verstärkung eintraf, wäre da nicht Alessandra gewesen. Er musste ihr helfen, so schnell wie möglich. Also beschloss er, laut zu rufen, um mit seinen Gegnern Kontakt aufzunehmen. Aber die waren schneller, und eine heisere Männerstimme drang zu ihm herüber. »Melde dich, Bulle! Du bist doch Bulle, oder?« »Ja«, antwortete Aldo und versuchte, das Zittern in seiner Stimme zu unterdrücken. Die Sorge um Alessandra brachte ihn fast um den Verstand. »Wir wollen hier ohne weitere Schwierigkeiten verschwinden. Du hast sicher eben Verstärkung gerufen, richtig?« »Richtig. Es ist das Beste für euch, wenn ihr euch sofort ergebt.« »Mach dich nicht lächerlich, Bulle. Und jetzt hör genau zu. Du wirfst deine Waffe in den Eingang und dann verschwinden wir. Kapiert?« »Warum sollte ich mich darauf einlassen?« »Weil wir zwei Geiseln haben. Die Signora und deine Kollegin. Und wenn du deine Waffe nicht gleich wegwirfst, ist die Kollegin tot.« In Aldos Hals saß ein dicker Kloß und trotzdem musste er das jetzt sagen. »Aber das ist sie doch schon.« »Noch atmet sie, aber es geht ihr bestimmt nicht gut. Eine weitere Kugel wird sie kaum überleben. Also was ist? Du hast 5 Sekunden Zeit. 5!« Fieberhaft überlegte Aldo. Vielleicht blöffte der Gangster nur und Alessandra war längst tot. 4! Selbst wenn sie noch lebte, gab es keine Garantie dafür, dass die Unbekannten sie auch am Leben ließen. Gut möglich, dass sie keine Zeugen duldeten und Alessandra ihn selbst und Signora Vigezzi erschossen, sobald er ihnen seine Waffe überließ. 3! Es war eine jener unglückseligen Situationen, auf die einen auch die beste Ausbildung nicht vorbereiten konnte. Wie ein Pokerspiel, in dem man die Karten der anderen nicht kannte und auf seine Erfahrung bauen musste, auf die eigene Intuition. 2! Er dachte an Alessandra und die gemeinsame Zukunft, von der sie gesprochen hatten, und ihm war klar, dass er alles dafür tun würde, diese Zukunft Wirklichkeit werden zu lassen. Selbst wenn er dafür viel, sehr viel aufs Spiel setzte, auch sein Leben. 1! Ist gut, ihr sollt meine Waffe kriegen, schrie er aus Leibeskräften. Achtung, sie kommt! Er sicherte die Beretta, bevor er sie flach über den Boden schlittern ließ. Genau in der Mitte des Eingangsbereiches blieb sie liegen. Ein paar Sekunden lang herrschte Schweigen, dann meldete die fremde Stimme sich wieder. »Warum nicht gleich so, Bulle? Jetzt bleib am besten, wo du bist und mach uns nicht nervös. Denk dran, wir haben noch die Signora und die nehmen wir mit, als Sicherheit, damit uns nichts passiert.« »Das war nicht ausgemacht«, protestierte Aldo. Ein heiseres Lachen ertönte, wie das Meckern eines Ziegenbocks. »Du bist nicht in der Lage, hier Bedingungen zu stellen, Bulle.« Er hörte mehrere leise, aber erregt miteinander sprechende Stimmen. Dann erschienen zwei Männer und eine Frau im Eingangsbereich. Die Frau, Gilda Vigezzi, war eine etwas üppige, aber durchaus attraktive Mitvierzigerin. Ihre Hände waren auf den Rücken gefesselt und ihr rotes Haar hing in wirren Strähnen herab. Ihre Augen waren vor Angst geweitet. Sie sah aus, als hätten die Männer sie geschlagen. Einen von ihnen konnte Aldo kaum erkennen, so schnell verschwand er in dem überdachten Bereich von Fahrstuhl und Treppenhaus. Er drückte irgendwelche Knöpfe am Lift, wohl um die Kabine hochzuholen. Der zweite Mann, der Signora Vigezzi wie einen lebenden Schild vor sich hielt, war klein und hager, und sein spitzes, verschlagenes Gesicht erinnerte an ein Nagetier. Eine menschgewordene Ratte, durchfuhr es Aldo. Der Mann mit dem Rattengesicht bedrohte seine Geisel mit einem kurzläufigen Revolver. Während er langsam mit ihr zum Fahrstuhl ging, sagte er, »Bleib hübsch brav hinter deinem Blumentopf, Bulle!« Es war die heisere Stimme, die Aldo bereits kannte. Sie fuhr fort, »Du kannst uns sowieso nichts. Mein Kumpel hat deine Waffe und die von deiner Kollegin. Der scheint es übrigens nicht besonders gut zu gehen. Der Notarzt, den du sicher gerufen hast, sollte sich beeilen.« Die Fahrstuhlkabine kam oben an und die Tür öffnete sich. Jetzt war es der andere, der dem Kleinen mit der Geisel Feuerschutz gab. Er stand noch immer im Schatten, aber Aldo erkannte, dass es ein größerer Mann mit einem akkurat gestutzten Bart um Mund und Kinn war. Und er sah die metallisch schimmernde Automatik in den Händen des Mannes. »Helfen Sie mir!« rief Gilda Vigezzi gequält. Dann wurde sie auch schon von dem Kleinen brutal in die Fahrstuhlkabine gestoßen. Sie prallte gegen die rückwärtige Wand und sackte zu Boden. Ob aus Verzweiflung oder infolge einer Verletzung, konnte Aldo nicht erkennen. Die beiden Männer folgten ihr, und der Größere drückte auf einen Knopf. Erdgeschoss, vermutete Aldo. Mit einem leisen Zischen schloss sich die Tür, und schon setzte die Kabine sich in Bewegung. Den Kidnappern und ihrer Geisel über die Treppe nacheilen zu wollen, war vollkommen sinnlos. Ohne Schusswaffe konnte Aldo nichts gegen die beiden Männer ausrichten. Im Gegenteil. Er würde nicht nur sich selbst, sondern auch Signora Vigezzi in Gefahr bringen. Es war schlimm, ihr nicht helfen zu können, aber im Augenblick war er machtlos. Dagegen konnte er für Alessandra vielleicht etwas tun, falls sie wirklich noch lebte. Er sprang aus seiner Deckung und lief auf den Eingang des Penthouses zu, wo sie noch in exakt derselben Haltung lag. Um sie herum hatte sich eine Pfütze gebildet. Fast schon ein kleiner Teich. Ein Teich aus Blut. »Der, den Sie suchen. Bei Anfuso.« Es war nicht mehr weit bis zu Ludovico Anfusos Haus. Vor ihr lag bereits der beeindruckende Korkeichenwald. Claudia hätte das Navigationsgerät nicht gebraucht, um zu wissen, dass sie bald am Ziel war. Unentwegt gingen ihr die Worte des Generaloberen durch den Kopf. Sie konnte kaum noch an etwas anderes denken als daran, was oder wen sie im Haus des alten Exorzisten vorfinden würde. Sie hatte die asphaltierte Straße verlassen und der Fiat Uno holperte über einen schmalen, unebenen Weg, für den ein Geländewagen besser geeignet gewesen wäre. Weil sie befürchtete, auf einer aus dem Boden ragenden Baumwurzel oder einem Stein aufzusetzen, nahm sie den Fuß noch weiter vom Gaspedal. Vielleicht hatte die Anspannung sie zu sehr abgelenkt. Als sie jetzt in den Rückspiegel sah, bemerkte sie ein Fahrzeug, das schnell näher kam. Es war ein roter, schnittig aussehender Wagen, ein Alfa 159. Wieso hatte sie ihn nicht längst gesehen? Er musste schon eine ganze Weile hinter ihr sein. Vielleicht war er ihr nicht aufgefallen, weil seine Scheinwerfer aus waren, obwohl Wolken und Regen im Verein mit der längst hereingebrochenen Dämmerung sicheres Fahren ohne Licht unmöglich zu machen schienen. Da, jetzt flammten die Scheinwerfer auf. Grelles Licht, Fernlicht, das ihren Augen wehtat, sie blendete. Gleichzeitig trat sie aufs Gaspedal, auch wenn das angesichts der Wegverhältnisse Wahnsinn war. Dennoch kam der Wagen hinter ihr näher und näher. Der Alpha war einfach schneller, der Fahrer rücksichtsloser. Kurz bevor sie den Wald erreichten, drängte er den Alpha neben Claudias Fiat. Mit einem kreischenden Geräusch berührten die Karosserien einander. Instinktiv riss Claudia das Lenkrad nach rechts und bremste gleichzeitig. Der Uno preschte geradewegs auf den sich verzweigenden Stamm einer gewaltigen Korkeiche zu. Die sich in alle Himmelsrichtungen reckenden Äste sahen aus wie erhobene Arme, die verzweifelt versuchten, Claudia vor einer Kollision zu warnen. Ganz konnte sie sie nicht vermeiden. Trotz durchgetretener Bremse krachte der Uno gegen den Baum, und für einen Augenblick fühlte Claudia sich, als habe ihr jemand sämtliche Luft aus der Lunge gepresst. Zum Glück war sie angeschnallt, zum Glück für sie selbst und das Kind. Der Gedanke an das neue Leben, das sie unter dem Herzen trug, machte ihr die Gefahr, in der sie schwebte, wieder bewusst. Sie schüttelte die Benommenheit ab und blickte in den Rückspiegel. Der Alpha hatte angehalten und gerade wurden Fahrer- und Beifahrertür aufgestoßen. Also hatte sie es mit mindestens zwei Gegnern zu tun. Der Motor ihres Wagens war ausgegangen. Sie wollte ihn wieder anlassen, vernahm aber nur ein leierndes Gurgeln. Abgesoffen. Sie reagierte blitzschnell, löste den Sicherheitsgurt, öffnete die Tür und stieg aus. Heftiger Regen klatschte ihr ins Gesicht und sie wischte sich mit einer Hand über die Augen. Mit der anderen hielt sie sich am Wagen fest, weil der Boden unter ihr zu schwanken begann. Ruhig und tief durchatmen. Das hämmerte sie sich ein und konzentrierte sich auf die beiden Gestalten, die sie wegen der Dämmerung und des Regens nur undeutlich erkennen konnte. Sie kamen auf sie zu und es sah aus, als hielten sie Schusswaffen in den Händen. Claudia machte auf dem Absatz Kehrt und rannte in den Wald hinein. Hinter ihr krachte ein Schuss. Sie scherte sich nicht darum, sondern lief weiter und schlug immer neue Haken, um kein gutes Ziel zu bieten. Irgendwann waren 30 Sekunden vergangen oder 5 Minuten, sie hätte es nicht sagen können, verfing ihr rechter Fuß sich in einer Baumwurzel, die bogenförmig aufragte. Sie stolperte und fiel, konnte den Sturz jedoch abfangen, wie sie es im Nahkampftraining geübt hatte. Aber durch den Fuß raste ein schlimmer Schmerz, als bohrten sich von allen Seiten heiße Nadeln hinein. Sie lehnte sich gegen den borkigen Stamm der Eiche, die sie zu Fall gebracht hatte, und tastete nach ihrem Fuß. Er schien nicht gebrochen zu sein, aber wohl verstaucht. Schlimm genug, denn jetzt waren ihre Aussichten, davonzukommen, dramatisch geschrumpft. »Ich muss Hilfe holen«, durchfuhr sie, und unwillkürlich tastete sie nach ihrem Handy. Dann fiel ihr ein, dass es in der anderen Jacke steckte, in ihrer Wohnung, in Rom. Jetzt bereute sie, dass sie nicht umgekehrt war, um es zu holen. Zu spät. Es gab nur zwei Möglichkeiten. Wenigstens hatte sie ihre Waffe dabei. Sie konnte hier auf die Unbekannten warten und sich auf einen Schusswechsel einlassen. Sie war eine gute Schützin, aber das waren ihre Gegner möglicherweise auch. Zudem waren sie in der Überzahl. Wenn sie verletzt oder getötet wurde, gab es für ihr Kind keine Hoffnung. Deshalb wählte sie die Möglichkeit 2 und versuchte, ihre Flucht fortzusetzen. Der verstauchte Fuß schmerzte höllisch, sobald sie ihn belastete. Ihr war klar, dass sie eine Gehhilfe brauchte, um ihn zu schonen. Ihre Augen suchten den nur noch undeutlich zu erkennenden Waldboden ab und schließlich wurde sie fündig. Da lag ein abgebrochener Ast, lang und belastbar aussehend, mit einer Gabel an einem Ende, der würde eine passable Krücke abgeben. Sie brach ein unterarmlanges Stück ab, dann hatte er die richtige Länge. Ein erster Versuch zeigte, dass es funktionierte. Der Fuß schmerzte noch immer, aber dank ihrer Astkrücke konnte sie sich trotzdem einigermaßen fortbewegen. Nur leider nicht sonderlich schnell. Hinter sich hörte sie Schritte, das Knacken von Zweigen, Stimmen, halblaute Rufe. Immer tiefer humpelte sie in den Wald hinein, ohne genau zu wissen, in welche Richtung sie sich bewegte. Für sie galt im Augenblick nur eines, weg von ihren Verfolgern. Einmal schlug ihr ein tiefhängender Ast schmerzhaft ins Gesicht, dann stürzte sie ein zweites Mal, rappelte sich aber sofort wieder auf und lief weiter, immer weiter. Ihr Puls raste, ihr Herz klopfte heftig, ihr Atem rasselte. Regen, Schmutz, Schmerz, nichts davon spielte eine Rolle. Weiter! Als sie schon glaubte, die Männer abgeschüttelt zu haben, hörte sie ein undeutliches Geräusch hinter sich. Schritte vielleicht. Sie blieb stehen, um zu lauschen. Ja, das waren tatsächlich Schritte, und sie schienen schnell näher zu kommen. War das Zufall oder hatten die Verfolger sie eingeholt? Wie auch immer, es schien aussichtslos, weiter fliehen zu wollen. Mit dem verletzten Fuß war sie einfach nicht schnell genug. Fieberhaft auf der Suche nach einer Alternative sah sie sich nach allen Seiten um. Nicht weit von ihr standen zwei wuchtige Korkeichen so eng beieinander, dass die üppigen Kronen wie miteinander verwachsen wirkten. Unter diesem natürlichen Dach hatte sich allerlei loses Holz angesammelt. Da die Sichtverhältnisse schlecht waren, hoffte Claudia, sich dort verstecken zu können. Ein besserer Unterschlupf war jedenfalls nicht auszumachen. Sie humpelte auf die beiden Bäume zu und kauerte sich hinter das lose Holz auf den feuchten Waldboden. Nachdem sie die Krücke beiseite gelegt hatte, zog sie ihre Dienstpistole und machte sie schussfertig. Die Waffe in beiden Händen starrte sie in die Richtung, aus der die Schritte näher kamen. Sie atmete so ruhig, wie es ihr nach all der Anstrengung nur möglich war. Vielleicht gelang es ihr, unentdeckt zu bleiben. Falls nicht, musste sie, wenn sie schoss, auch treffen. Ihre Hoffnung, der Verfolger möge an ihrem Versteck vorbeieilen, erfüllte sich nicht. Eine dunkle Gestalt tauchte auf und hielt geradewegs auf die beiden Bäume mit den ineinandergreifenden Kronen zu und damit auf sie. Bald konnte sie das Gesicht des Mannes erkennen. Sie hatte es kürzlich erst gesehen. Ein Allerweltsgesicht, harmlos, fast gutmütig wirkend. Hätte der Mann nicht eine Automatik in der Rechten gehabt, hätte er als Vertreter oder freundlicher Verkäufer durchgehen können. »Polizei«, sagte Claudia, »stehen bleiben, die Waffe fallen lassen und sonst keine Bewegung, oder ich schieße.« Bernardo Battisti, der Nette, blieb stehen, aber er behielt seine Waffe in der Hand. Der Lauf zeigte schräg nach unten. Claudia, die auf ihn angelegt hatte, beobachtete jede seiner Bewegungen mit Argusaugen. Gleichzeitig fragte sie sich, wo der zweite Verfolger stecken mochte. Der Nette lächelte und sah dabei durch und durch vertrauenerweckend aus. »Warum so feindselig?« fragte er mit einer warmen, angenehmen Stimme, mit der er beim Rundfunk vermutlich gute Chancen gehabt hätte. »Ich will Ihnen doch nur helfen, Claudia.« »Die Waffe weg, habe ich gesagt.« »Sie missverstehen die Situation«, fuhr der Mann aus Bologna unbeirrt fort, ohne seine Automatik fallen zu lassen. »Ich will Ihnen nichts Böses. Ich bin Ihnen nur gefolgt, weil Sie so panisch davongerannt sind. Nach dem Unfall habe ich mir Sorgen um Sie gemacht.« Es war verrückt, aber Claudia war fast geneigt, ihm zu glauben. Das musste an seiner Stimme und dem treuherzigen Blick liegen. Andererseits war da die Waffe in seiner Hand. Außerdem hatten sein Kumpan und er sie erst von der Straße abgedrängt und dann auf sie geschossen. »Unsinn«, sagte Claudia. »Ohne Sie hätte es gar keinen Unfall gegeben, Battisti. Ein letztes Mal, die Waffe weg!« Als sie seinen Namen erwähnte, ging im Gesicht des Mannes eine kaum merkliche Veränderung vor sich. Ein kurzes Zucken nur, aber Claudia, die ihn unverwandt ansah, registrierte es. Offenbar hatte er erkannt, dass er bei ihr auf Granit biss, weil sie wusste, mit wem sie es zu tun hatte. Trotzdem fuhr er in unverändert einschmeichelndem Ton fort. »Das muss eine Verwechslung sein, Claudia. Ich bin geschickt worden, um Ihnen beizustehen. Es gibt nämlich jemanden, der Sie schon seit...« Während er ganz ruhig weitersprach, ruckte sein rechter Arm nach oben und die Automatik spuckte Feuer. Er war wirklich schnell, aber nicht schnell genug. Claudia schoss noch vor ihm zweimal kurz hintereinander. Sie hörte, wie seine Kugel hinter ihr in einen Baumstamm fuhr, während Battisti, von ihren Kugeln in die Brust getroffen, nach hinten geschleudert wurde. Aus der geringen Entfernung hatten die Geschosse eine verheerende Wirkung. Der Mann fiel rücklings hin und stöhnte laut, während ein krampfhaftes Zucken durch seinen Körper ging. Dann lag er still, die Waffe noch in der rechten, aber dem Augenschein nach kampfunfähig, wenn nicht gar tot. »Da sollst du büßen, du Hexe!« Die Stimme kam von hinten. Claudia fuhr zusammen. Sie wirbelte herum und erkannte, dass sie ihren Verfolgern auf den Leim gegangen war. Während Battisti sie abgelenkt hatte, war der zweite Mann einen Bogen um ihr Versteck gegangen und hatte sich von hinten genähert. Jetzt stand er nur wenige Meter von ihr entfernt und zielte mit einer klobig wirkenden Waffe auf sie. Offenbar ein Mateba-Selbstladerevolver, Kaliber 357 Magnum. Wenn er mit dieser Waffe auf die kurze Distanz schoss, konnte er Claudias Kopf in 1000 Stücke sprengen. Sie hielt ihre Beretta zwar in der Hand, aber um auf den Mann zu schießen, hätte sie den Arm heben müssen. Damit war sie in der gleichen Situation wie zuvor Bernardo Battisti, was bedeutete, dass sie keine Chance hatte. Der Mann vor ihr war der zweite, den sie dank Dinis Hilfe hatte identifizieren können. Ugo Grifone, gebürtiger Sizilianer. In seinem markanten, durchaus gut aussehend zu nennenden Gesicht war keine Spur von Mitleid zu entdecken. Er würde nicht zögern, Claudia zu erschießen, wenn es sein musste. Vielleicht war es sogar das, was er ohnehin vorhatte. Wenn sie das Blatt doch noch wenden wollte, musste sie Zeit gewinnen. Deshalb sagte sie, »Ihr Freund Battisti hat mir keine Wahl gelassen, er oder ich, etwas anderes gab es nicht.« »Wirklich? Dann sage ich dasselbe, du oder ich, etwas anderes gibt es auch hier nicht.« In Claudias Gehirn arbeitete es fieberhaft, und einer plötzlichen Eingebung folgend sagte sie, »Ich glaube nicht, dass das klug wäre, Signor Grifone. Ihr Auftraggeber will doch sicher keine Leiche.« So leicht ließ Grifone sich nicht irritieren. Er fragte, »Was wissen Sie denn von meinem Auftraggeber? Gar nichts.« »Ich weiß, dass Sie mich lebend zu ihm bringen sollen.« »So, woher?« »Der Entführungsversuch vor 2 Nächten spricht eine deutliche Sprache. Ihre Komplizen hätten mich schon in meiner Wohnung töten können, wenn sie das gewollt hätten. Es wäre das Einfachste gewesen.« »Hätten sie es nur getan«, stieß Grifone aus. »Und auch Sie und Battisti hätten mich bei mir zu Hause töten können«, fuhr Claudia fort, ohne auf seine Bemerkung einzugehen. »Schließlich verfolgen Sie mich schon seit Rom.« »Du bist ein kluges Mädchen, was?« Grifone grinste auf eine Art, die ihr gar nicht gefiel. »Aber weißt du was? Ich scheiße auf deine Klugheit und meine Befehle. Ich werde einfach sagen, ich musste abdrücken, sonst hättest du mich erledigt. Niemand wird mir das Gegenteil beweisen können, zumal du Bernardo umgenietet hast. Gleich geht's dir genauso wie ihm.« Grifones Zeigefinger krümmte sich um den Abzug. Dann hörte Claudia einen Schuss. Es klang, als hätte er ein Echo. Der Mateba-Revolver in Grifones Hand spuckte Feuer. Die Kugel flog so dicht an Claudias Wange vorbei, dass sie den Luftzug spürte. Ungläubig sah sie zu, wie der Mann vor ihr zusammenbrach. Der Revolver fiel ihm aus der Hand und landete neben ihm auf dem Boden. Fast musste Claudia sich zu der Erkenntnis zwingen, dass sie noch am Leben war. Ihr ging auf, dass sie nicht nur einen Schuss gehört hatte, sondern zwei. Jemand hatte noch vor Grifone geschossen und ihn in den Rücken getroffen. Grifones Schuss kurz danach war das gewesen, was sie für ein Echo gehalten hatte. Aus der Finsternis trat ein Mann, ihr Lebensretter, auf sie zu, in der Rechten eine Automatik, und sah sie besorgt an. »Claudia, bist du in Ordnung? Geht es dir gut?« Sie konnte nicht antworten. Ihr Hals war wie zugeschnürt. Schließlich brachte sie ein einziges, ungläubiges Wort heraus. »Du?« »Rom, Ospedale Fate Bene Fratelli.« Von dem, was um ihn her geschah, nahm Aldo kaum etwas wahr. Es war tiefste Nacht, und die dunklen Fluten des Tibers umflossen die kleine Insel mit dem Krankenhaus Fate Bene Fratelli, in das sie Alessandra gebracht hatten. Wie lange war das her? Eine Stunde? Zwei? Länger? Nur mit Mühe hatte er den Kollegen einen zusammenhängenden Bericht liefern können, dann hatte er sich zum Krankenhaus bringen lassen, um bei Alessandra zu sein. Er hatte sich nicht in der Lage gefühlt, selbst zu fahren. Was aus den beiden Unbekannten, den Entführern von Gilda Vigezzi, geworden war, wusste er nicht. Auch nicht, was aus der Signora geworden war. Die Fahndung lief sicher auf Hochtouren, aber ihm war das im Augenblick gleichgültig. Für ihn zählte nur Alessandra. Immer wieder wischte er die Tränen aus seinen Augen, wenn ein Arzt oder eine Ärztin, eine Schwester oder ein Pfleger vorbeiging. Jeder weiße Kittel erweckte größte Hoffnungen in ihm und schürte zugleich große Ängste. Sie operierten Alessandra, aber es dauerte so lange. Wieder Schritte, und wieder blickte er hoffnungsvoll auf. Diesmal sah er keinen weißen Kittel, sondern einen Mann in einem teuren Anzug. Als er näher kam, wirkte er allerdings weniger elegant als müde und abgekämpft. »Gibt es schon etwas Neues?« Cesare Compagni blieb neben ihm stehen und sah ihn erwartungsvoll an, aber Aldo schüttelte den Kopf. Der Polizeipräsident ließ sich mit einem tiefen Seufzer neben ihm nieder und legte ihm, fast wie ein Vater, eine seiner wuchtigen Hände auf die Schulter. »Wenn Sie sich etwas hinlegen wollen, Aldo, ich halte hier Wache.« »Nein«, rief Aldo trotzig. »Ich lasse Alessandra nicht im Stich.« »Sie haben sie nicht im Stich gelassen, keinen Augenblick. Es war eine Verkettung unglücklicher Umstände. Sie konnten nichts dafür.« Wieder ging jemand im weißen Kittel vorbei. Nein, er blieb stehen. Nahezu gleichzeitig blickten Aldo und Compagni auf. Vor ihnen stand eine Ärztin in mittleren Jahren, die ihr braunes Haar am Hinterkopf zu einem Knoten gesteckt hatte. Sie sah so müde und erschöpft aus, wie Aldo sich fühlte. »Sie sind die Kollegen von Alessandra Gasperi, nicht wahr?« Aldo brachte kein Wort heraus und war froh, als der Polizeipräsident antwortete. »Ja, ich bin Ihr Vorgesetzter, Cesare Compagni. Wie geht es, Alessandra?« »Wir konnten die Kugel herausholen, aber es war eine sehr schwierige Operation.« »Dann lebt sie«, stieß Aldo hervor. Die Ärztin nickte. Aldo blickte durch sie hindurch und sagte eigentlich zu sich selbst, »Wenn sie wieder ansprechbar ist, werde ich sie bitten, meine Frau zu werden.« Während Compagni eher ein wenig verblüfft aussah, verfinsterte sich die Miene der Ärztin. Sie sagte, »Das wird die Patientin sicher freuen, aber sie werden sich noch ein wenig gedulden müssen. Momentan liegt sie im Koma.« Aldo sah sie ungläubig an. »Daraus wird sie doch bald erwachen, oder?« »Das kann ich nicht sagen, beim besten Willen nicht.« »Aber sie wird doch aus dem Koma erwachen. Das wird sie doch.« Jetzt war die Ärztin nur noch ein Häufchen Elend. »Auch das kann ich Ihnen nicht mit Bestimmtheit sagen. Niemand kann das außer Gott.« San Vito. Claudia fühlte sich wie in einem Traum. Oder war es ein Albtraum? Angesichts der Umstände kein abwegiger Gedanke. Vielleicht löste sich der Mann dort gleich vor ihren Augen in Rauch auf. Der Mann, der ihr das Leben gerettet hatte. Der Mann, nach dem sie so verzweifelt gesucht hatte. Da stand er vor ihr. Aber die Freude, die sie sich immer ausgemalt hatte, konnte sie nicht empfinden. Im Moment war in ihr nur eine große Leere. Vielleicht die Reaktion auf das, was sie durchgemacht hatte. Sie war dem Tod von der Schippe gesprungen und mit ihr das ungeborene Kind. Die todbringende Waffe noch immer in der Hand, trat er auf sie zu. »Ich bin so froh, dich zu sehen, Claudia.« Sie blieb, wo sie war. »Ich habe 2 Monate lang nach dir gesucht. Hattest du meine Telefonnummer verlegt?« Paul Cadrel blieb wenige Schritte vor ihr stehen, so als bilde ihre innere Ablehnung einen unsichtbaren Schutzwall um sie. Er schien abgenommen zu haben, wirkte nicht mehr so athletisch, wie sie ihn in Erinnerung hatte, eher hager. Auch sein Gesicht war schmaler geworden. Vielleicht sah es aber auch nur so aus, weil ihm das regennasse Haar wie ein Helm am Kopf klebte. Er starrte auf den Mann, den er niedergeschossen hatte, und ging dann neben ihm in die Hocke, um ihn kurz zu untersuchen. »Ich habe ihn getötet.« »Es war richtig, auf Grifone zu schießen, so wie ich das Richtige getan habe, als ich auf Battisti schoss.« »Du kanntest die beiden?« »Nein, ich kannte nur ihre Namen und ihr Vorstrafenregister.« »Sind noch mehr von denen hier?« »Ich glaube nicht.« Claudia starrte auf die Beretta in ihrer Hand, und plötzlich kam die Waffe ihr vollkommen nutzlos vor. Sie steckte sie zurück ins Lederholster. Auch Paul hatte eine 9mm Beretta. »Du bist sehr geschickt mit deiner Pistole, Paul.« »Das war mehr Glück als Verstand. Außerdem ist es nicht meine Waffe, sondern deine.« »Das dachte ich mir.« Claudia ging zu Battisti und sah auf einen Blick, dass auch er tot war. Allerdings war auf seiner Brust kaum Blut zu erkennen, der Regen wusch es immer wieder ab. Sie bückte sich, nahm seine Automatik an sich, ging zu Grifone und hob auch dessen Revolver auf. Nun stand sie ganz nahe bei Paul und hätte nur die Hand auszustrecken brauchen, um ihn zu berühren, aber sie unterließ es. Seltsam, jetzt, da sie ihn endlich gefunden hatte, überwogen ihre negativen Gefühle. Er hatte sie verlassen, hatte sich davongestohlen wie ein Dieb in der Nacht, hatte sie glauben gemacht, er wollte seinem Leben ein Ende setzen. Sie hätte froh sein sollen, dass er es nicht getan hatte, doch sie fühlte sich benutzt und betrogen. »Du verschwindest wie ein Geist und tauchst auf wie einer. Trotzdem danke, du hast mir das Leben gerettet.« Kurz dachte sie daran, hinzuzufügen, »mir und unserem Kind.« Aber sie tat es nicht. Dies war nicht der richtige Ort, um darüber zu sprechen. Sie war nicht einmal sicher, ob Paul sich freuen würde. Es gab gute Gründe, daran zu zweifeln. Unweigerlich musste sie an den Abschiedsbrief denken, den er ihr hinterlassen hatte. Jede Zeile, jedes Wort hatte sich unauslöschlich in ihr Gedächtnis gebrannt. »Claudia, mein Herz, ich möchte dir nicht wehtun. Vielleicht hätte ich gar nicht zu dir kommen dürfen. Aber ich wollte wenigstens eine Nacht als dir verbringen, der ich so gern gewesen wäre. Als dein Mann. Was in mir ist, mein Erbe, lässt das nicht zu. Verfluch mich nicht für meine Entscheidung, Claudia. Versuch sie zu verstehen. Alle Liebe, die ich habe, gehört dir. Paul.« Pauls Erbe, das erstreckte sich auch auf sein Kind. Hatte er seine Meinung geändert? Dass er vor ihr stand, schien dafür zu sprechen. Aber was, wenn sie sich täuschte? Sie wusste nicht, was er in den vergangenen 2 Monaten erlebt hatte, was in ihm vorgegangen war. Und sie wusste nicht, was er jetzt dachte und fühlte. »Wir haben Schüsse gehört«, erklärte er. »Da bin ich raus, um nachzusehen, und dann finde ich dich hier.« »Wer ist wir?« fragte Claudia kühl, obgleich sie die Antwort ahnte. »Vico, ich meine Ludovico Anfuso. Sein Haus steht hinter den Bäumen dort. Du wolltest doch sicher zu ihm, oder?« »Ja, das wollte ich, aber mir war nicht klar, dass ich schon so nahe dran bin.« Sie musste geradewegs auf das Haus zugelaufen sein, auch wenn sie geglaubt hatte, die Orientierung verloren zu haben. Ein glücklicher Zufall, der ihr das Leben gerettet hatte, vielleicht auch Instinkt. Claudia spürte, dass Paul auf eine Erklärung für ihre Anwesenheit wartete, aber die gab sie ihm nicht. Jetzt war dafür keine Zeit. Außerdem hatte sie das sichere Gefühl, dass sie ein viel größeres Anrecht auf eine Erklärung hatte. »Wir sollten die Polizei informieren«, sagte sie also nur. »Leider habe ich kein Handy dabei, du?« »Im Augenblick besitze ich gar keins.« »Der alte Anfuso auch nicht, wie ich ihn einschätze, aber ein Telefon hat er doch, oder?« »Ja«, sagte Paul und machte Anstalten, einen Arm um sie zu legen, aber der unsichtbare Schutzwall ließ ihn mitten in der Bewegung verharren. »Komm mit ins Haus, da ist es trocken. Du musst dich umziehen.« Sie folgte Paul, der erst nach ein paar Schritten bemerkte, dass sie sich auf eine behelfsmäßige Krücke stützte. Er wollte ihr helfen, aber sie lehnte ab. »Ich bin 2 Monate lang ganz gut ohne dich ausgekommen.« Bei diesen Worten zuckte er zusammen, sein ganzer Körper erbebte, aber er presste die Lippen aufeinander und schwieg. Der Wald wurde lichter, und Claudia erkannte jenseits der letzten Bäume Anfusos Anwesen mit der hohen Mauer drumherum, die es wie eine Festung aussehen ließ. Unwillkürlich fragte sie sich, welchem Zweck die Mauer diente. Die Dämonen, die der ehemalige Jesuitenpater hier austrieb, würden sich davon kaum zurückhalten lassen. Jemand kam ihnen entgegen, ein alter Mann mit einem grauweißen Bart um Mund und Kinn. »Vico«, rief Paul, »ich habe Ihnen doch gesagt, Sie möchten im Haus bleiben.« »Ich habe mir zu große Sorgen gemacht, all diese Schüsse, aber ist das nicht Claudia?« »Claudia Bianchi!« »Guten Abend, Signor Anfuso. Tut mir leid, dass ich unter so dramatischen Umständen bei Ihnen auftauche.« »Sind Sie allein?« Paul übernahm die Antwort. »Da hinten im Wald liegen noch 2, aber die sind tot.« »Tot?« »Einen habe ich erschossen, den anderen Claudia.« Anfuso nickte, als würde das alles erklären. »Kommt erst mal ins Haus.« Im Haus ging Claudia als erstes zum Telefon, um die Kollegen über die Geschehnisse zu informieren, aber die Leitung war tot. »Das ist nichts Neues«, sagte Anfuso unbekümmert. »Das passiert mehrmals im Jahr. Die Leitung nach hier draußen ist nicht die beste, und mittlerweile wird sie bei fast jedem Unwetter in Mitleidenschaft gezogen. Wir sollten uns erst einmal abtrocknen. Vielleicht funktioniert das Telefon dann schon wieder.« »Und Sie haben wirklich kein Handy?«, fragte Claudia. »Nein.« »Ein Computer?« »Dann hätte sie eine E-Mail schicken können.« »Um Gottes Willen, nein«, zerstörte Anfuso ihre Hoffnung und zeigte auf eine Tür. »Da ist das Bad, Claudia. Ich suche Ihnen etwas zum Anziehen heraus.« Die heiße Dusche war tatsächlich eine Wohltat, und Claudia entspannte sich etwas. Und nachdem Anfuso ihren verstauchten Fuß mit einer undefinierbaren Salbe eingerieben und verbunden hatte, ließ auch der Schmerz bald nach. Wenn sie den Fuß belastete, tat es immer noch weh, aber es ließ sich aushalten. »Die Salbe wirkt wahre Wunder«, sagte Anfuso. »Ich habe sie selbst hergestellt.« Als sie sich zu Anfuso und Paul an den Tisch setzte, trug Claudia eine Männerhose und einen Rollkragenpullover. Anfuso hatte einen Eintopf mit deftiger Fleischanlage gekocht, genau das Richtige für diesen Augenblick. Sie aß mit großem Appetit, und dann erzählte sie, was sich an den vergangenen beiden Tagen zugetragen hatte, bis hin zu ihrem Besuch bei dem sterbenden Generaloberen der Jesuiten. »Gavalda ist tot?« fragte Paul fassungslos, und auch Anfuso blickte Claudia ungläubig an. Sie nickte. »Ich war bei ihm, als er starb.« »Er wird im Orden fehlen«, sagte Anfuso leise. »Das wird er wohl«, erwiderte Claudia, »aber für ihn selbst muss der Tod eine Erlösung gewesen sein. Er hatte starke Schmerzen.« »Konnte er dir weiterhelfen?«, fragte Paul. »In gewisser Weise ja. Er war es, der mich hierher geschickt hat.« »Aber warum?« »Ich weiß es nicht.« Claudia wiederholte Gavaldas letzte Worte. »Also habe ich mich hierher auf den Weg gemacht. Hat er von dir gewusst, dass du hier bist?« Paul schüttelte den Kopf und fragte, »Von Ihnen, Vico?« »Ach, woher? Seit Sie mich aus dem Orden geworfen haben, gibt es keine offiziellen Kontakte mehr zwischen mir und der Gesellschaft Jesu.« »Aber vielleicht inoffizielle?« hakte Claudia nach. »Ich habe niemandem erzählt, dass Paul hier ist. Paul wollte es so, und ich habe seinen Wunsch respektiert.« »Das kann man wohl sagen.« Claudias Ton war scharf, vorwurfsvoll. »Auch mich haben Sie belogen, als ich hier war und nach Paul gefragt habe.« »Nein, das habe ich nicht. Paul ist erst eine Woche danach hier aufgekreuzt.« »Sie haben schließlich ein Telefon. Sie hätten mich anrufen können. Oder war gerade mal wieder ein Unwetter?« »Hack nicht auf Vico herum«, bat Paul. »Er hat nur getan, worum ich ihn gebeten habe.« Anfuso wollte etwas hinzufügen, doch in diesem Augenblick hörten sie ein lautes Klirren. »Was war das?« fragte Paul. »Vielleicht ist ein vom Sturm abgerissener Ast durch eine Fensterscheibe geflogen«, sagte Anfuso. »Eine Fensterscheibe könnte es gewesen sein«, erwiderte Claudia, sprang auf und griff nach ihrer Beretta, die sie samt Holster auf eine Anrichte gelegt hatte. »Aber war es bloß ein Ast oder etwas anderes?« Rom, Questura Centrale, Polizeipräsidium. »Und?« »Schon fündig geworden?« fragte Cesare Compagni, als er Aldos Büro betrat. Das Büro, das Aldo viel zu groß vorkam, viel zu leer, viel zu einsam. Es war ungewöhnlich, dass der Polizeipräsident zu einem Untergebenen ins Büro kam. In der Regel ließ er die Leute zu sich rufen. Aber die schöne Cilia hatte wohl längst Feierabend und vielleicht, mutmaßte Aldo, fühlte der Chef sich auch einsam. »Der Kleine mit dem Rattengesicht, den habe ich schon. Es ging relativ schnell.« Aldo wies auf einen Computerausdruck, der vor ihm auf dem Tisch lag. »Tonino Ferroni, 34, hat fast sein ganzes Leben in Salerno verbracht. Diebstähle, Räubereien und so weiter. Dann vor 8 Jahren ein Wechsel nach Neapel und sein bisher größtes Ding, die Beteiligung an einem Banküberfall. 5 Jahre hat er dafür gesessen. Seitdem ist er nicht mehr aktenkundig. Wie alle diese schrägen Vögel.« »Ich verstehe nicht ganz«, sagte der Polizeipräsident. »Claudia und ich haben herausgefunden, dass all diese Typen, mit denen wir in den vergangenen 2 Tagen das zweifelhafte Vergnügen hatten, Berufsverbrecher sind. Sie kommen aus allen Teilen des Landes, und allen gemeinsam ist, dass sie trotz eines durch und durch kriminellen Lebenswandels etwa seit 2, 3 Jahren polizeilich nicht mehr in Erscheinung getreten sind.« Trotz der späten Stunde schaltete Compagni schnell. »Eine Armee? Aus Schwerverbrechern, die jemand heimlich hier in Rom zusammengezogen hat?« »Es sieht ganz danach aus.« Aldo stützte die Stirn in die rechte Hand und fügte leise hinzu. »Die Armee des Janus.« »Des Janus?« »Es sollte mich nicht wundern, wenn auch Ferroni und sein Kumpan, den wir noch identifizieren müssen, den Janusring tragen.« »Das werden wir wissen, wenn wir die beiden haben. Gute Arbeit übrigens, Aldo. Forschen Sie weiter nach dem anderen Mann. Ich werde die Großfahndung nach Ferroni einleiten.« »Sie sollten etwas schlafen, Chef. Der morgige Tag wird bestimmt nicht weniger anstrengend als der heutige.« Compagni lächelte matt. »Ich kann jetzt genauso wenig schlafen wie Sie.« Aldo seufzte. Er war in Gedanken ständig im Krankenhaus bei Alessandra. San Vito. Claudia hielt ihre Beretta schussbereit und Paul umklammerte die Waffe, die er ihr vor 2 Monaten entwendet hatte. Claudia wollte an Fuso eine der erbeuteten Waffen geben, aber der erschrak darüber und streckte abwehrend die Hände aus. Offensichtlich schlug er sich lieber mit Besessenen und deren tatsächlichen oder eingebildeten Dämonen herum, als sich in eine Schießerei verwickeln zu lassen. »Licht aus«, sagte Claudia leise. Anfuso eilte zum nächsten Lichtschalter und ließ es dunkel werden im Zimmer. »Sie bleiben hier und machen sich so klein wie möglich, Signor Anfuso. Paul und ich sehen nach, was los ist.« »Ist gut«, wisperte Anfuso. Gefolgt von Paul ging Claudia in geduckter Haltung hinaus in den Flur, der ebenfalls im Dunkeln lag. Vielleicht machte sie sich gerade lächerlich, und das Klirren war wirklich nur auf den Sturm zurückzuführen, der Anfusos Haus unvermindert heftig umtoste. Aber nach dem, was sie im Korkeichenwald erlebt hatte, wollte sie kein Risiko eingehen. Die erste Tür, links von ihnen. Claudia gab Paul, den sie nur schemenhaft sehen konnte, ein Zeichen. Er verstand und nickte, während sie sich in Schussposition brachte. »Jetzt«, flüsterte sie. Paul stieß die Tür auf, ging sofort in Deckung und war bereit, Claudia Feuerschutz zu geben. Es war ein mittelgroßer Raum mit einem Bett, einem schmalen Schrank und einigen kleineren Möbelstücken. Das Fenster, durch das schwaches Abendlicht hereinfiel, war intakt. In den beiden nächsten Räumen, in die sie schauten, war es nicht anders. Doch dann hörten sie plötzlich laute Geräusche, Schreie und schließlich einen Schuss. »Das muss bei Vico gewesen sein«, stieß Paul hervor. »Die Sache mit dem Fenster war vielleicht nur ein Ablenkungsmanöver.« So sehr sie es auch bedauerte, Claudia musste ihm recht geben. Sie zischte. »Zurück zu Anfuso!« Vor der Tür zu dem Wohnzimmer, in dem sie Anfuso zurückgelassen hatten, blieben sie beide stehen. Jetzt bereute Claudia, dass sie die Tür geschlossen hatten. Dabei war das eigentlich zu Anfusos Schutz geschehen. »Es hilft nichts, wir müssen da rein«, flüsterte Paul. »Ich gehe voran.« »Ich gehe voran«, widersprach Claudia. »Ich bin hier die Polizistin. Aber Vico ist mein Freund.« Kaum hatte er geendet, stieß Paul die Tür auf und hechtete in das Zimmer, wo er sich zu Boden fallen ließ. Stichflammen zuckten durch das Dunkel und 2 Schüsse verfehlten Paul nur knapp. Die Kugeln klatschten in einen massiven Holzschrank. Claudia zielte auf die Stelle, an der sie die Mündungsfeuer hatte aufblitzen sehen, und schoss. Es war riskant, weil sie nicht wusste, wo Anfuso sich aufhielt. Aber nichts zu tun hätte bedeutet, sich einfach abknallen zu lassen. Natürlich hätte sie sich zurückziehen können, aber dann hätte sie Paul und Anfuso im Stich lassen müssen. Ein halberstickter Schrei verriet, dass sie jemanden getroffen hatte. Bloß wen? »Weg hier!« hörte sie eine fremde Stimme flüstern. Schritte entfernten sich und irgendwo im Haus schlug eine Tür zu. Claudia widerstand dem Drang, die Verfolgung aufzunehmen. Erst musste sie wissen, wie es um Paul und Anfuso stand. Sie schaltete das Licht ein und sah, dass Paul, die Beretta in der Rechten, hinter der Anrichte kauerte, auf der vorher die Waffen gelegen hatten. Er blinzelte in das helle Licht. »Sind die Kerle weg? Was ist mit Anfuso?« Aus einer Ecke des Zimmers war ein Stöhnen zu hören. Dort sahen sie den alten Mann am Boden liegen. Er presste beide Hände auf seine Brust und blickte mit schmerzverzerrtem Gesicht zu ihnen auf. »Nicht sprechen, Vico«, sagte Paul. »Sie müssen Ruhe halten. Wir kümmern uns um sie.« Sie hörten, wie ein Auto angelassen wurde. Das Motorengeräusch entfernte sich schnell. »Hört sich an, als wäre es vorbei«, stellte Claudia fest. »Trotzdem sollten wir auf der Hut sein. Diese Typen haben ihre Gefährlichkeit mehr als einmal bewiesen.« »Im Moment mache ich mir weniger Sorgen um uns als um Vico«, sagte Paul und holte ein Kissen, auf das er den Kopf des verwundeten Exorzisten bettete. Rom, Questura Centrale, Polizeipräsidium. Er würde wohl nicht umhin können, ein Phantombild von dem zweiten Mann anfertigen zu lassen. So sehr Aldo den Polizeicomputer auch mit immer neuen Eingabekombinationen nach ihm suchen ließ, er hatte keinen Erfolg. Das war einfach nicht sein Tag, wirklich nicht. Der Bildschirm flimmerte vor seinen Augen und die Fotos verschwammen zu einem einzigen Brei. Er rieb sich die müden Augen und erhob sich, um in die kleine Küche zu gehen. Mit dem heißen Kaffee kehrte er an den Schreibtisch zurück und nahm sich noch einmal die virtuelle Akte über Tonino Ferronis letzten Coup vor, den Bankraub in Neapel, der wohl eine Nummer zu groß für ihn gewesen war. Einer plötzlichen Eingebung folgend rief er die Akten der anderen Männer auf, die an dem Bankraub beteiligt gewesen waren, und dann stutzte er. Das war er, der Zweite. Der Mann hieß Riccardo Cipriani, stammte aus Neapel und war ebenfalls zu 5 Jahren verurteilt worden. Er hatte im selben Gefängnis gesessen wie Ferroni und war am selben Tag entlassen worden wie dieser. Und er war seitdem polizeilich nicht mehr aufgefallen. Das glatte Gesicht auf dem Foto verwirrte Aldo allerdings ein wenig. Er druckte es aus, nahm einen Kugelschreiber und malte einen Bart um Mund und Kinn. Dann griff er zum Telefon und wählte mit einem Knopfdruck die gespeicherte Nummer des Polizeipräsidenten. »Hallo«, meldete der sich lethargisch. »Aldo hier, Chef. Ich habe den zweiten Mann.« »San Vito.« Das Telefon funktionierte noch immer nicht, aber Claudia und Paul konnten nicht länger warten. Sie hatten Ludovico Anfuso verbunden, doch der alte Mann würde sterben, wenn er nicht bald ärztliche Hilfe bekam. In San Vito gab es zwar kein Krankenhaus, aber einen Arzt, wie Claudia von Paul erfahren hatte. Noch mehr überraschte es sie zu hören, dass die beiden über einen Wagen verfügten, einen nicht mehr ganz taufrischen Opel Zafira, der in einem Carport neben dem Haus stand. »Ich habe den Wagen vor ein paar Wochen gebraucht gekauft, sehr günstig«, erklärte Paul. »Hier oben ist man ohne Auto ziemlich verloren.« »Dann bringen wir Anfuso damit nach San Vito«, sagte Claudia. »Alles ist besser, als hier zu hocken und darauf zu warten, dass irgendwann das Telefon wieder geht.« »Und wenn sie uns auflauern?« »Damit müssen wir rechnen. Du fährst, ich passe auf.« »Einverstanden«, sagte Paul und wollte ihr mit dem Handrücken die Wange streicheln, aber im letzten Augenblick hielt er sich zurück. Sie wickelten Anfuso dick in Decken und trugen ihn zu dem Carport, wo sie ihn vorsichtig auf die Rückbank des Zafiras legten. Es goss noch immer in Strömen, und sie mussten in Kauf nehmen, dass sie bei der Aktion mehr oder weniger bis auf die Knochen nass wurden. Gemessen an dem, was Anfuso durchzustehen hatte, war das ohne Bedeutung. Paul ließ den Motor an und lenkte den Opel im Rückwärtsgang auf die Straße. Die Lichtfinger der Scheinwerfer tasteten über die stark verzweigten Bäume, und jeder einzelne erschien wie ein Riese aus einem Zauberland, groß, dunkel, bedrohlich. »Eine Armee von Feinden«, murmelte Claudia, in deren Schoß die Beretta-Automatik lag. »Wie?«, fragte Paul irritiert. »Ich musste gerade an unsere Gegner denken. Es scheinen sehr viele zu sein, und offenbar sind sie gut organisiert, sonst hätten sie nicht so schnell Verstärkung holen können.« »Wohl wahr, aber wer hat sie gerufen?« »Die beiden im Wald, nehme ich an, Grifone und Battisti. Die sind doch tot.« »Sie werden ihren Auftraggeber darüber verständigt haben, wo sie hinfahren. Wenn sie über Anfuso informiert gewesen sind, werden sie ab einem bestimmten Zeitpunkt geahnt haben, wohin ich wollte. Hier draußen gibt es nicht viele Menschen, die man besuchen könnte.« Dann hat diese Verstärkung die beiden Toten entdeckt. Gut möglich, nein, sogar wahrscheinlich. Der Wagen ist nämlich weg. Welcher Wagen? Der Alpha, mit dem die beiden mir gefolgt sind. Er hat dort vorne am Waldrand gestanden und jetzt ist er nicht mehr da. Sie starrt in die Finsternis. Da, mein Fiat steht noch da. Sogar das Licht ist noch an. Ich bin jedenfalls froh, dass der Wald hinter uns liegt, sagte Paul und erhöhte, da die Sicht im Freien deutlich besser war, die Geschwindigkeit. Nur zur Sicherheit. Ich glaube nicht, dass wir jetzt noch in Gefahr sind. Er sollte Recht behalten. Ohne Schwierigkeiten erreichten sie San Vito und hielten vor dem Haus des Arztes. Er hieß Mario Pazzafini und bekam bestimmt einen Heidenschreck, als Claudia bei ihm Sturm klingelte. Schließlich gingen im Haus ein paar Lichter an und eine dickliche Frau um die 60 in Filzpantoffeln und einem gestreiften Morgenmantel öffnete die Tür. »Sind Sie verrückt?« schimpfte sie augenblicklich los. »Was soll der Lärm mitten in der Nacht?« »Ein Notfall«, sprudelte es aus Claudia heraus. »Die nächste Sprechstunde ist morgen von 10 bis 12«, schnarrte die Frau. »Notfälle werden bevorzugt aufgerufen.« »Es geht um Ludovico Anfuso.« »Den alten Teufelsaustreiber? Was ist mit ihm?« »Er liegt im Wagen, er hat eine Schusswunde. Wenn ihm nicht schnell geholfen wird, verblutet er.« Die Frau im Morgenmantel drehte sich um und rief ins Haus hinein. »Mario, komm sofort, aber schnell!« 4. Tag. Rom, Questura Centrale, Polizeipräsidium. Aldo hörte Schritte hinter sich und drehte sich um. Cesare Compagni betrat das Büro und musterte den Vice-Commissario im Licht des jungen Tages, als sehe er ihn zum ersten Mal. »Sind Sie immer noch hier oder schon wieder, Aldo?« »Schon wieder, auch wenn man's mir nicht ansieht.« »Das sieht man wirklich nicht. Danke gleichfalls.« Der Polizeipräsident lachte rau, ohne jede wirkliche Erheiterung. »Haben Sie wenigstens ein paar Stunden geschlafen?« »Sagen wir, ich habe es versucht, aber viel mehr als ein unruhiges Hin- und Herwälzen ist nicht dabei herausgekommen.« »So ähnlich ging es mir auch. Meine Frau war ganz schön sauer, denn natürlich konnte sie auch kaum ein Auge zumachen. Am Ende hat sie mich aus dem Schlafzimmer geworfen. Das war aber auch gut, denn kurz danach kam ein Anruf aus San Vito. Claudia hat sich gemeldet.« »Und?« fragte Aldo knapp. »War sie bei diesem Anfuso? Sucht sie immer noch nach ihrem Paul?« »So in der Art, und sie hat ihn sogar gefunden.« »Was? Dann hat er sich nicht die Kugel gegeben?« »Nein, aber ein paar andere hätten das gestern Nacht fast erledigt, und Claudia vermutet, dass es mit unserem Fall zusammenhängt.« Aldo runzelte die Stirn. »Ich verstehe nicht.« »Dann hören Sie zu«, sagte Compagni und berichtete ihm, was er von Claudia am Telefon erfahren hatte. »Anfuso ist inzwischen ins nächste Krankenhaus überführt worden. Er wird, wie es aussieht, wohl durchkommen. Claudia will mit Paul nach Rom kommen, sobald alle Formalitäten in San Vito erledigt sind.« »Die Carabinieri da draußen scheinen aufgeschreckt zu sein wie die Hühner, wenn der Fuchs in den Stall kommt.« Aldo, der kaum fassen konnte, was er eben gehört hatte, schüttelte den Kopf. »Claudia ist doch immer wieder für eine Überraschung gut.« »Das kann man wohl sagen.« »Und sie hatte die beiden Toten, die jetzt verschwunden sind, sogar erkannt. Sie sagt, es habe sich um Ugo Grifone und Bernardo Battisti gehandelt.« »Wirklich? Das wäre doch der Beweis, dass die Sache in San Vito mit unserem Fall zusammenhängt.« »Ich weiß nur nicht, ob ich mich darüber freuen soll«, meinte der Polizeipräsident. »Wenn das stimmt, haben wir es mit einem noch mächtigeren Gegner zu tun, als wir bisher angenommen haben. Einem, der auch außerhalb Roms mitmischt.« »Denken Sie an Signora Vigezzi, Chef?« »Bisher haben wir noch keine Spur von ihr. Sie kann sich sonst wo befinden, vielleicht sogar schon außer Landes.« »So weit würde ich nicht gehen. Ich mag mich täuschen, aber...« »Haben Sie etwas gefunden?« unterbrach Compagni ihn. »Vielleicht. Dieser Riccardo Cipriani hat sich zwar hauptsächlich in Neapel aufgehalten, aber er ist ganz schön rumgekommen. Einmal ist er in der Nähe von Rom verhaftet worden, allerdings ohne danach verurteilt worden zu sein.« »Worum ging es da?« »Rauschgiftschmuggel, Heroin. Aber Sie haben bei der Durchsuchung des Hauses, das angeblich einem Freund von Cipriani gehörte, kein einziges Körnchen Heroin gefunden. Also mussten Sie ihn laufen lassen. Das ist jetzt mehr als 10 Jahre her, aber wer weiß, vielleicht benutzt er dieses Haus immer noch als Unterschlupf.« »Gut möglich. Wo steht es?« »Am Meer, ungefähr auf halber Strecke zwischen Rom und Anzio.« »Schicken Sie mir umgehend die Informationen über dieses Haus. Ich werde veranlassen, dass es ebenso sorgfältig wie unauffällig überwacht wird.« »Ich bin froh, dass Anfuso durchkommt«, sagte Claudia, nur um das bedrückende Schweigen zu brechen, das in dem Zafira herrschte, seit sie von San Vito nach Rom aufgebrochen waren. Fast 20 Minuten waren sie schon unterwegs und keiner von ihnen hatte auch nur ein Wort gesprochen. Sie hatten Pauls Wagen genommen, weil Claudias Uno nach dem Zusammenstoß mit der Korkeiche in die Werkstatt musste. Es würde ein paar Tage dauern, hatte ihr der Werkstattbetreiber in San Vito gesagt und dabei vielsagend mit den Augen gerollt, so als müsse er auch dafür schon ein kleines Wunder vollbringen. »Ich auch«, griff Paul den Faden auf. »Aber was ist da in Rom passiert? Wer ist diese Alessandra, die im Koma liegt?« »Du kennst sie nicht, sie ist in unsere Abteilung gekommen, nachdem du verschwunden bist. Ich fürchte, den armen Aldo nimmt das hier mit. Alessandra und er stehen sich sehr nahe.« »Verstehe«, sagte Paul. »Irgendwie scheint die ganze Sache unter keinem guten Stern zu stehen. Erst Gavalda, dann Vico und diese Alessandra und die beiden Museumsdirektoren, von denen du erzählt hast. Die Frau des einen ist entführt worden?« »Ja, das hat Compagnie am Telefon gesagt. Aldo und Alessandra waren vor Ort, konnten es aber nicht verhindern. Dort hat es Alessandra erwischt. Kannst du zwischen all diesen Ereignissen einen Zusammenhang erkennen?« »Ich denke die ganze Zeit über Janus nach.« »Und?« »Als ich damals zum ersten Mal bei Anfuso war mit dem besessenen Alcide Frattari, da hat Vico ihm den Dämon ausgetrieben. Es war eine schauerliche Prozedur. Ich erinnere mich wirklich nicht gern daran. Jedenfalls hat Vico den Dämon nach seinem Namen gefragt, und der Name war Janus. Jetzt frage ich mich natürlich, ob das nur ein Zufall war.« »Du glaubst genauso wenig an einen Zufall wie ich, Paul. Und weil ich nicht daran glaube, bin ich zu Gavalda gegangen. Ich hätte ihn gern noch einiges mehr gefragt, aber dafür ist es zu spät. Ob das wahre Grab Petri vor einem neuerlichen Angriff der Söhne des Alten wirklich sicher ist?« »Ich bin kein Jesuit mehr und weiß nichts über die aktuellen Sicherheitsmaßnahmen, aber ich bin sicher, dass alles Menschenmögliche getan worden ist, um das Grab zu schützen.« »Schon einmal hätten die Söhne des Alten es um ein Haar in ihre Gewalt gebracht. Damals hatten sie die Gesellschaft Jesu unterwandert. Vielleicht gibt es unter deinen ehemaligen Ordensbrüdern immer noch Maulwürfe«, gab Claudia zu bedenken. »Das kann sein, aber jetzt sind die Grabeshüter gewarnt. Ich wüsste zu gern, welche Pläne die Söhne des Alten jetzt verfolgen.« Paul musterte sie kurz, bevor er sich wieder auf die Straße konzentrierte. »Denkst du, dass zwischen den Söhnen des Alten und diesen Janusbrüdern, nennen wir sie in Ermangelung eines besseren Namens einmal so, eine Verbindung besteht?« »Genau das ist es, was mir schon eine ganze Weile durch den Kopf geht. Aber ich scheine mich im Kreis zu drehen, und langsam frage ich mich, ob ich nicht einer grundverkehrten Theorie hinterherlaufe.« »Nur weil etwas schwer zu durchschauen ist, muss es nicht falsch sein. In dieser Angelegenheit gibt es viele rätselhafte Dinge.« »Das ist wahr, Paul. Zum Beispiel die Frage, woher Gavalda gewusst hat, dass du bei Anfuso bist.« »Die Jesuiten sind immer gut informiert.« »Und warum hat er es für so wichtig gehalten, dass er es mir noch im Sterben gesagt hat?« »Vielleicht dachte er, es sei wichtig für dich?« »Ja, vielleicht.« Claudia schwieg und schließlich fragte Paul, »War es wichtig für dich?« Sie spürte, wie Wut in ihr hochstieg. Wut auf Paul. Wut darüber, wie er mit ihr umgegangen war. »Verdammt, was denkst du denn? Meinst du, ich hätte den Ausflug nach San Vito nur unternommen, weil ich gerade nichts Besseres zu tun hatte?« »Ich denke, dass ich dich sehr schlecht behandelt habe«, sagte Paul. »Und ich weiß nicht recht, wie ich dir mein Verhalten erklären soll.« »Versuch es doch einfach«, erwiderte sie galliger, als ihr lieb war. Paul atmete mehrmals tief durch und sagte schließlich, »Als ich dich verließ, befand sich mein Ich im Aufruhr. Ich war mit mir selbst nicht im Reinen. Immer wieder musste ich daran denken, dass ich, wenn ich wirklich ein Abkömmling des Alten war, eine Gefahr für die Menschheit darstellte. Und ich dachte an Fincher, der mir nahegelegt hatte, meinem Leben ein Ende zu setzen. Das schien der einzige sichere Weg zu sein, die Gefahr zu bannen, und ich hatte mir fest vorgenommen, es zu tun. Deshalb bin ich heimlich verschwunden, mitsamt deiner Pistole. Ich war draußen bei den Ruinen von St. Xavier und hatte schon die Waffe gezogen, um Schluss zu machen.« »Was hat dich davon abgehalten?« Mit einem Mal lächelte Paul. »Der Gedanke an Nico.« »Wer ist nun wieder Nico?« »Ein Junge, der im Waisenhaus Nicolas Bobadilla am Mondsee lebt. Seltsam, dass er denselben Vornamen trägt wie der Namenspatron des Waisenhauses. Das ist mir noch nie aufgefallen.« »Und was ist mit diesem Nico?« »Er ist ein sehr einsamer kleiner Junge. Du wirst jetzt sagen, dass alle Waisenkinder einsam sind, und natürlich hast du recht. Aber Nico ist einer von denen, die ganz besonderer Zuwendung bedürfen. Kurz vor meiner Abreise nach Rom hat er mich gefragt, ob ich immer für ihn da sein würde, und ich habe es ihm versprochen. An dieses Versprechen habe ich mich erinnert, als ich, deine Waffe schon in der Hand, vor den Ruinen des Waisenhauses stand, in dem ich selbst aufgewachsen bin. Mir wurde klar, dass ich dieses Versprechen nicht nur Nico gegeben habe, sondern allen 120 Waisenkindern am Mondsee. Ich fühle mich ihnen verpflichtet, und deshalb habe ich beschlossen, gegen das Böse, das möglicherweise in mir steckt, zu kämpfen. Für Nico und die Kinder vom Mondsee. Sie sind ein guter Grund, sagte Claudia. Das meinte sie ehrlich, und zugleich war sie ein wenig enttäuscht. Offenbar spürte Paul das, denn er fragte, »Glaubst du mir nicht?« »Doch, ich glaube dir. Ich hätte mir nur gewünscht...« »Was?« »Dass auch ich eine Rolle gespielt hätte bei deiner Entscheidung, dein Leben nicht wegzuwerfen. Aber das wäre wohl zu viel verlangt. Ich sollte mich einfach freuen, dass du noch am Leben bist.« »Aber Claudia, natürlich hat der Gedanke an dich auch eine Rolle gespielt, eine große sogar.« »So? Und warum hast du da nichts von dir hören lassen?« »Ich habe so oft daran gedacht, dich anzurufen, dir zu schreiben, einfach zu dir nach Rom zu fahren. Hättest du es doch getan?« »Es ging nicht. Ich musste erst mit mir selbst ins Reine kommen, musste mich erforschen und lernen, mich zu beherrschen, falls wirklich etwas Böses in mir ist. Sonst wäre ich doch für jeden, der mir nahesteht, eine Gefahr.« »Und warum hast du dich an Fuso anvertraut?« »Weil er ein Freund ist und Exorzist. Er weiß, wie man mit Dämonen umgeht. Er sollte mich beobachten, und gleichzeitig wollte ich von ihm lernen, mich selbst zu kontrollieren. Ich wüsste keinen besseren für diese Aufgabe als Vico. Außerdem kann er Hilfe gebrauchen. Er wird langsam alt.« »Du hast ihm bei seinen Exorzismen assistiert?« »Mehrmals, und wenn es auch gewiss nicht die angenehmsten Stunden meines Lebens waren, so waren sie doch enorm wichtig. Ich habe da viel gelernt.« »Vom Jesuitenbruder zum Auszubildenden im Exorzismus, das nenne ich eine Karriere.« Claudia schüttelte ungläubig den Kopf. »Ich dachte nur, der Vatikan hätte das Recht, Exorzisten zu ernennen.« »Das stimmt auch. Du wirst mich hoffentlich nicht beim Papst anschwärzen. Mal sehen.« Paul betrachtete sie erneut. »Sehe ich da die winzige Spur eines ansatzweisen Lächelns in deinem Gesicht? Du musst etwas mit den Augen haben.« »Du hast ja recht«, sagte er. »Ich verdiene keine Nachsicht.« »Genauso ist es. Üblicherweise werden Frauen verlassen, weil ihre Männer sich in einen anderen Rock verguckt haben. Was passiert mir? Mein Kerl haut nach nur einer Nacht ab, um Dämonen auszutreiben. Das kann ich doch keinem erzählen.« Paul grinste. »Gut, dann bleibt mein Geheimnis gewahrt.« Dann wurde er wieder ernst und fragte, »Wie ist es dir seither ergangen?« »Keine besonderen Vorkommnisse«, log Claudia. Sie hielt die Zeit noch nicht für gekommen, Paul von dem Kind zu erzählen. Sie wusste nicht einmal, ob sie es überhaupt tun sollte. Wozu, wenn Paul womöglich erneut beschloss, in ihrem Leben nur eine kurze Gastrolle zu spielen? »Es gibt wirklich nichts zu vermelden? Keine Beförderung zur stellvertretenden Polizeipräsidentin? Oder vielleicht ein neuer Mann an deiner Seite?« Claudia stieß einen leisen Pfiff aus. »Aha, daher weht der Wind. Nach 2 Monaten taucht der Herr aus der Versenkung auf, und auch das nur, weil ich ihn quasi beim Schopf gepackt und herausgezogen habe, und schon will er wissen, ob ich mich zwischenzeitlich anderweitig vergnügt habe. Was denkst du denn, dass ich keusch lebe wie die Nonnen von Santa Apollonia?« »Ich weiß, dass du nicht keusch lebst. Ich habe unsere Nacht nicht vergessen.« »Ist das so, wirklich? Also meine Erinnerung daran ist höchst verschwommen. Ich bin nämlich bei der männlichen Bevölkerung Roms sehr begehrt, musst du wissen.« »Ach ja? Zweifelst du daran?« Statt ihr zu antworten, trat er plötzlich auf die Bremse, so heftig, dass der Fahrer des Wagens hinter ihnen auch bremsen musste, was ein wütendes Hupen zur Folge hatte. »Was tust du?« fragte Claudia. Statt zu antworten, lenkte Paul den Zafira auf einen Parkplatz, der ein Stück abseits der Straße lag. Er ließ den Wagen zwischen ein paar Büschen ausrollen und stellte den Motor ab. Dann löste er seinen Sicherheitsgurt, beugte sich über Claudia und nahm sie fest in die Arme. Sie war innerlich zerrissen. Die eine Claudia hatte sich 2 Monate lang nach Pauls Nähe, nach seiner Umarmung gesehnt. Die andere war empört darüber, dass er sich ihr so einfach näherte, obwohl er sie noch nicht einmal um Entschuldigung gebeten hatte. Aber hatte er das wirklich nicht? Ihr schoss durch den Kopf, was er während dieser Fahrt alles gesagt hatte, und auf einmal verstand sie, dass es mehr gewesen war als eine Entschuldigung. Er hatte ihr sein Herz und seine Seele geöffnet. Dagegen wäre jedes weitere Wort, jeder Blumenstrauß, jedes glitzernde Schmuckstück nur eine oberflächliche Geste gewesen. Jetzt lag es allein bei ihr, ihn zu akzeptieren oder von sich zu weisen. Die Claudia, die Pauls Nähe zwei lange Monate hindurch so schmerzlich vermisst hatte, war die stärkere. Es war die wahre Claudia. Und die andere, die Beleidigte, war machtlos dagegen. Sie musste zulassen, dass Paul sie so fest an sich drückte, als seien sie ein einziger Körper, dass seine Lippen mit ihren verschmolzen, dass seine Zunge die ihre berührte. Als der neue Tag anbrach, hatte das Unwetter sich verabschiedet, ganz so, als sei es nicht auf natürliche Weise entstanden, sondern von Dämonen gerufen worden, die nur nachts ihr Unwesen trieben. Die Wiesen und Wälder dampften unter der wärmenden Maisonne. In den Straßen Roms schließlich herrschte die rege Geschäftigkeit eines normalen Vormittags, und fleißige Busfahrer entluden bereits an den vielen Sehenswürdigkeiten der Stadt ihre Touristenfuhren. Parkplätze waren wie gewohnt Mangelware, aber das stellte für Claudia und Paul kein Problem dar. Pauls Zafira war zwar kein Polizeifahrzeug, aber Claudias Dienstausweis verschaffte ihnen Einlass in die Tiefgarage unter dem Präsidium. 10 Minuten später saßen nicht nur Claudia und Paul im großen Büro des Polizeipräsidenten, sondern auch Aldo, den Compagni dazugebeten hatte. »Bruder Cadrell, ich bin ebenso erstaunt wie erfreut, Sie wiederzusehen. Hieß es doch, Sie seien tot.« »Einfach Signor Cadrell, bitte. Der verstorbene Pater General hat mich von meinen Gelübden entbunden. Es war mein ausdrücklicher Wunsch.« »Mit den Gelübden ist das so eine Sache«, sagte Compagni verständnisvoll. »Auch ich habe eine jesuitische Erziehung genossen und in meiner Jugend eine Zeit lang mit dem Gedanken gespielt, dem Orden beizutreten. Aber mit den Gelübden, nicht zuletzt dem der Keuschheit, hätte ich Probleme gehabt.« Für mich war es die richtige Entscheidung, ein Leben außerhalb der Gesellschaft Jesu zu führen, ihr aber immer eng verbunden zu sein. Vielleicht bin ich dem Orden auf diese Weise sogar nützlicher, als ich es als Pater oder Bruder gewesen wäre. Willkommen also in der neu gewonnenen Freiheit, Signor Cadrell. Ich hörte, Sie waren in San Vito bei Ludovico Anfuso. Paul nickte. Es hatte etwas von einem Eremitendasein, aber immerhin waren wir zu zweit. Das abgeschiedene Leben bei Vico Anfuso hat mir geholfen, zu mir selbst zu finden. In der vergangenen Nacht allerdings hat das andere Leben mich eingeholt, und Vico ist es leider nicht gut bekommen. Wie ich hörte, kommt er durch. Ja, das verdanken wir Dottore Pazzafini, der ihn so gut versorgt hat. Andernfalls hätte Vico wahrscheinlich nicht mal den Transport ins Krankenhaus überstanden. Aber für einen Mann in seinem Alter ist das eine ebenso schmerzhafte wie bedrohliche Geschichte, die ich ihm gerne erspart hätte. »Du kannst nichts dafür, Paul. Es ist ganz allein meine Schuld«, sagte Claudia. »Ich habe die Kerle nach San Vito gelockt. Schon in Rom ist mir der rote Alpha aufgefallen, aber ich war zu unaufmerksam, leider.« »Jetzt ist aber Schluss mit der Selbstzerfleischung«, sagte Compagni streng. »Wir haben Wichtigeres zu tun. Der Wagen, der sie verfolgt hat, soll verschwunden sein, ebenso die Leichen der beiden Erschossenen.« Claudia bestätigte das. »Ich finde das sehr beunruhigend. Wer sich die Zeit nimmt, im Wald nach den Leichen zu suchen, zeigt, dass er eine starke Organisation im Rücken hat und sich nicht einschüchtern lässt. Leider habe ich nicht daran gedacht, mich zu vergewissern, ob die Toten den Janusring trugen.« »Ich gehe davon aus, dass sie ihn trugen«, sagte Aldo. »Ich hoffe es sogar.« »Warum?« fragte der Polizeipräsident und zog erstaunt die Brauen hoch. »Hätten Sie nicht zu den Janusleuten gehört, dann hätten wir es mit 2 mächtigen Feinden zu tun, und das wünsche ich uns nicht.« »Da gebe ich Ihnen recht«, sagte Compagni. »Warten wir also, was San Vito angeht, auf den Bericht der Kollegen dort und natürlich auf Ihren ausführlichen schriftlichen Bericht, Claudia.« »Wird schnellstmöglich erledigt«, versprach sie. »Gut, dann zu unserem aktuellen Problem. Was wissen wir über Riccardo Ciprianis mutmaßlichen Unterschlupf, Aldo?« »Was für ein Unterschlupf?« warf Claudia ein. »Und wer ist Riccardo Cipriani?« »Einer der beiden Entführer von Signora Vigezzi«, erklärte Compagni. »Wir wissen das, dank Aldo, der auch den Namen des anderen Mannes herausgefunden hat. Tonino Ferroni. Mehr noch, Aldos Recherchen führen zu dem Verdacht, dass dieser Cipriani über einen Unterschlupf außerhalb Roms verfügt, ein Haus am Meer.« Das ist wirklich gute Arbeit, sagte Claudia. Kommen wir zu dem Haus. Streng genommen ist es eine Villa. Offiziell gehört sie einem gewissen Achille Luzzatti, der sich selbst Filmproduzent nennt. Er hat tatsächlich bei einer Reihe von Produktionen mitgewirkt, samt und sonders Sexfilmchen oder billiger Action-Trash. Alles direkt für den Video- oder DVD-Markt hergestellt. Sein offizieller Wohnsitz ist Rom, aber er hält sich schon seit Jahren so gut wie ständig im Ausland auf, meistens in Marbella oder St. Moritz. Und seine Verbindung zu Riccardo Cipriani? Fasste Compagni nach. Die gibt es unbestreitbar, wenn wir auch nicht genau wissen, welcher Art sie ist. Luzzatti konnte nie etwas nachgewiesen werden, aber es heißt, dass er seine Darsteller gern mit der einen oder anderen Portion Rauschgift in Stimmung bringt. Cipriani war ihm vermutlich behilflich, den Stoff zu besorgen. Vielleicht war Luzzatti für eine gewisse Zeit der Mann im Hintergrund bei Ciprianis trüben Geschäften. Wir haben einen Hinweis von der Guardia di Finanza erhalten, wonach Luzzatti sein Vermögen in Wahrheit mit Rauschgiftgeschäften verdient und die Filmerei nur zur Tarnung betrieben hat, als Mittel zur Geldwäsche. Aber auch das ist ihm nicht nachzuweisen, er scheint aalglatt zu sein. Jedenfalls gibt es die Verbindung zu Cipriani, der auch wiederholt in Luzzattis hiesiger Villa gesichtet worden ist. Er scheint sich da mehr aufzuhalten als Luzzatti selbst. Vielleicht ist das Anwesen nur noch auf den sogenannten Filmproduzenten eingetragen und der eigentliche Bewohner heißt Cipriani. Eine geschickte Art, jemanden am Finanzamt vorbeizuentlohnen, merkte Claudia an. Wie gehen wir weiter vor? Wir bewachen die Villa rund um die Uhr, allerdings sehr vorsichtig, sagte Aldo. Die Carabinieri haben starke Einsatzkräfte zusammengezogen, um im Zweifelsfall ohne Zeitverlust eingreifen zu können, und auf See patrouilliert ein Schiff der Guardia Costiera vor dem Gebiet, falls die Entführer versuchen sollten, Signora Vigezzi übers Meer wegzuschaffen. Jetzt mischte Paul sich ein. »Steht denn fest, dass sie sich in dieser Villa befindet?« »Bis jetzt noch nicht«, sagte Aldo. Ein kurzer Piepton und Cilia de Luna meldete sich über die Gegensprechanlage. »Herr Polizeipräsident, da ist ein Capitano Vettori von den Carabinieri am Apparat und besteht darauf, Vice-Kommissario Rossi zu sprechen.« »Wenn es wichtig ist, sollten Sie das Gespräch gleich hier annehmen.« Es war ein kurzes Telefonat und als es beendet war, lag ein zufriedener Ausdruck auf Aldos Gesicht. »Jetzt haben wir die Bestätigung. Unsere Beobachter haben Signora Vigezzi auf dem Grundstück gesichtet. Offenbar ahnen die Entführer nicht, dass wir ihr Versteck im Visier haben, und so haben sie ihrer Geisel etwas frische Luft gegönnt.« »Konnte sie zweifelsfrei identifiziert werden?« fragte Compagni. »Capitano Vittori zufolge, ja.« »Ist auch Riccardo Cipriani dort gesehen worden?« »Er nicht, aber die Frau ist von jemandem bewacht worden, dessen Beschreibung hundertprozentig auf die Ratte passt.« »Auf wen?« fragte Claudia. »Tonino Ferroni, den Komplizen.« Der Polizeipräsident klatschte so heftig in die Hände, dass es einen lauten Knall gab. »Endlich geht es voran, Aldo. Sie erledigen hier rasch alles Notwendige, dann schwirren Sie ab und leiten den Einsatz vor Ort. Mit etwas Glück ist Signora Vigezzi in ein paar Stunden wieder frei. Aber Aldo, was auch geschehen mag, die Sicherheit der Signora genießt absoluten Vorrang. Daran müssen Sie immer denken, so schlimm auch sein mag, was Cipriani und Ferroni Alessandra angetan haben.« »Sie können sich auf mich verlassen, Chef«, versprach Aldo. »Und danke.« »Wofür?« »Dafür, dass Sie mir den Einsatz anvertrauen.« »Sie haben es verdient. Und jetzt los.« Paul hatte den Zafira in einer Seitenstraße abgestellt und näherte sich der Curia Generalis Societatis Jesu mit zögernden Schritten. Als er 2 Monate zuvor nach Rom gerufen worden war, hatte er einem Toten die letzte Ehre erweisen wollen, Renato Sorelli. Und jetzt war es ähnlich. Er hatte zu Jean-Christophe Gavalda keine so enge Verbindung gehabt wie zu Sorelli, aber der Generalobere hatte bei den Ereignissen um das wahre Grab Petri eine wichtige Rolle gespielt, auch für ihn. Paul hatte ihm großen Respekt entgegengebracht, und das Wissen um seinen Tod erfüllte ihn mit Trauer. Einerseits wollte er dem Verstorbenen seine Reverenz erweisen, andererseits zögerte er, das Hauptquartier der Jesuiten zu betreten. Zu viele erschreckende Erinnerungen waren mit seinem damaligen Besuch in Rom und der Generalkurie verbunden. Schließlich gab er sich einen Ruck und betrat das Gebäude, das so gemischte Gefühle in ihm auslöste. Drin saß ein Pförtner mit ergrauendem Haar, den er nicht kannte und der laut seinem Namensschild Turati hieß. Paul erklärte, er würde gerne am Leichnam des toten Generaloberen ein Gebet sprechen. Der Pförtner maß ihn, dessen Straßenkleidung nicht die neueste und ordentlichste war, mit einem skeptischen Blick. »Sind Sie ein Mitglied der Gesellschaft Jesu?« Nicht mehr, seit der Pater General mich vor 2 Monaten auf meinen eigenen Wunsch hin von meinen Gelübden entbunden hat«, antwortete Paul und nannte seinen Namen. »Ich fühle mich dem Verstorbenen aber sehr verbunden und würde ihn deshalb gern sehen.« Todati kratzte sich unsicher am Kopf. »Ich glaube, das wird nicht gehen, Signor Cadrell. Wir können nicht einfach jeden zu dem Leichnam vorlassen. Dies ist kein öffentliches Haus.« »Das verstehe ich, Bruder Todati. Ich will Ihnen auch keine Unannehmlichkeiten bereiten, aber ein persönlicher Abschied vom Pater General wäre für mich sehr wichtig.« »Dann sollten Sie sich bemühen, für übermorgen eine Eintrittskarte für den Petersplatz zu bekommen.« »Warum?« »Der Papst persönlich wird dort eine Messe halten, um den Verstorbenen zu ehren. Mitglieder der Gesellschaft Jesu aus aller Welt werden erwartet, aber die Veranstaltung steht allen Gläubigen offen. Sie müssen sich vorher nur im Vatikan um eine Eintrittskarte bemühen.« »Ich danke Ihnen für den Hinweis, Bruder, und doch würde ich einen intimeren Abschied von Pater General Gavalda vorziehen.« Der Pförtner schien langsam am Ende seiner Geduld. Er setzte eine missmutige Miene auf. »Ich würde Ihnen den Wunsch gern erfüllen, Signore, aber ich habe meine Vorschriften. Versuchen Sie es doch übermorgen auf dem Petersplatz, bitte.« Das war nicht nur kurz vor dem Rauswurf, dachte Paul. Im Grunde war es einer. Obwohl es sein eigener Wunsch gewesen war, sich von den Gelübden entbinden zu lassen, war das Gefühl, nicht mehr zur Gesellschaft Jesu zu gehören, in diesem Moment ein bitteres. Wäre Gavalda noch am Leben gewesen, hätte er Paul wohl jederzeit vorgelassen. Wäre, hätte. Es nutzte nichts, sich damit zu beschäftigen. Das ganze Leben bestand aus Entscheidungen, die nicht mehr zu revidieren waren, und Paul hatte seine Entscheidung 2 Monate zuvor getroffen. »Vielen Dank, Bruder Todati«, sagte er und wandte sich zum Gehen. »Sie waren sehr freundlich. Ich werde zum Vatikan gehen und mich um eine Eintrittskarte bemühen.« Er war schon halb durch die Tür, da hörte er hinter sich jemanden rufen. »Bruder Cadrell, sind Sie es?« Ein kräftig wirkender Mann mit dunkelblondem Haar und einem Bart gleicher Farbe, der einen Teil des sonnengebräunten Gesichts verdeckte, kam mit forschen Schritten auf ihn zu. Er trug einen schwarzen Anzug und den weißen Römerkragen eines Priesters. Paul überlegte kurz, woher er ihn kannte, dann fiel es ihm ein. »Pater Ackermann, nicht wahr? Zuständig für die afrikanischen Missionen.« »Nicht mehr, ich habe David Fincher abgelöst, falls man das so nennen kann.« »Dann sind Sie der letzte Generalsekretär, den der Pater General berufen hat?« »Exakt.« Ackermann schüttelte Paul die Hand. »Ich freue mich, Sie zu sehen, Bruder Cadrell. Die Gesellschaft Jesu hat Ihnen viel zu verdanken.« »Ich bin kein Bruder der Gesellschaft Jesu mehr, also nennen Sie mich doch einfach Paul.« »Einverstanden. Aber lassen Sie sich gesagt sein, dass Sie für mich ein Bruder bleiben, ganz gleich, ob Sie formell noch dem Orden angehören oder nicht. Die Verdienste, die Sie sich um unsere Gemeinschaft und alle Christenmenschen erworben haben, können wir Ihnen nie genug danken.« »Es gäbe schon etwas, das Sie für mich tun könnten, Pater.« »Ja, was? Sagen Sie es nur.« »Ich würde gern von Pater General Gavalda Abschied nehmen, falls es möglich ist. Deshalb bin ich eigentlich hergekommen.« »Und man hat Sie nicht vorgelassen?« fragte Ackermann mit einem Seitenblick auf den Pförtner. »Bruder Todati hat nur seine Pflicht getan. Er hat sich mir gegenüber absolut korrekt verhalten«, betonte Paul. »Gut, gut, ich bringe Sie zum Pater General. Er liegt in der Kapelle, aber nur unter einer Bedingung. Ich darf Sie hinterher zu einem kleinen Mittagessen einladen.« »Überredet.